Kundgabe 671. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.11.1938. Wertlosigkeit und Vergänglichkeit irdischen Gutes. Der Gegenwart größtes Problem ist das Erfassen irdischen Gutes. Es wächst sich geradezu unheimlich aus und es werden endlose Zeiten vergehen, ehe die Folgen solchen Vorhabens wieder getilgt sind. Auf das öffentliche Leben ist nur in beschränktem Maß einzugreifen möglich, denn es könnten sich wieder zahllose Anhänger des Mammons dies zunutze machen, indem sie sich widerrechtlich anzueignen versuchten, was die Güte Gottes zu seinem Seelenheil dem Menschen entziehen möchte. Denn es muss das irdische Gut vorhanden sein, um die Stärke der Menschen zu prüfen und ihren Willen und die Begierde davon abzuwenden. Denn nur ein freiwilliges Aufgeben solcher Lockreize kann die Trennung der Seele von der Materie bewirken. Wenn sich nun der Arm Gottes erstrecken möchte auf alle Besitzenden, ihnen gewaltsam den Besitz nehmend oder zerstörend, so würde nimmermehr ein freies Abwenden mit vollem Willen jene geistige Stufe erreichen lassen. Und darum müssen alle Versuchungen für die Seele auf der Welt bestehen bleiben, auf dass der Mensch sich selbst überwinde und sich löse von dem Verlangen nach allem, was immer die Welt bietet. Wenn nun die Menschen in so erschreckender Weise nach Geld und Gut trachten, dass sie nur dessen doch nimmer ihres Seelenheiles gedenken, so liegt in einer solchen Zeit eben auch eine ungeheure Gefahr für die Menschheit. Und es kann dieser Gefahr nur begegnet werden von Seiten des Herrn, dass die Hinfälligkeit alles irdischen Besitzes den Menschen vor Augen gestellt wird durch Naturkatastrophen, Krankheiten und sonstige Ereignisse, die allen Besitz verringern und ihn gleichsam gänzlich vergehen lassen, ohne von anderer Hand ergriffen zu werden, auf dass der Anreiz zur Sünde klein werde und die Menschen leicht den Urheber ihres vermeintlichen Schadens erkennen. Denn es ist in gewissem Sinn wohl zu überlegen, wenn ganz deutlich erkennbar das Eingreifen einer höheren Macht zu spüren ist. Es muss immer und immer wieder gerüttelt werden an dem, was der Mensch nur allzu sicher zu besitzen glaubt und ängstlich hüten möchte vor der Welt und den Mitmenschen. Denn dieses alleinige Besitzenwollen ist es, was vor Gott verabscheuungswürdig ist. Wer sein Hab und Gut willig teilt mit dem Nächsten, dessen Besitz nur schmal ist, wer von seinem Überfluss die Armen unterstützt, dessen Güter erfüllen den wahren Zweck und werden dem Menschen auch erhalten, ja vermehrt werden. Und es wird der Mensch nie zu fürchten brauchen, in große Not zu geraten, wenn er immer bemüht ist, die Not der Armen zu lindern. Denn wie du zumessest, so wird auch dir zugemessen werden. Wer immer zuerst an sich und sein Wohlleben denkt, hat zu gewärtigen, dass der Herr sich ihm bemerkbar macht und gerade dort ihn erfasst, wo er am empfindlichsten zu fassen ist. Dass sein Hab und Gut ihm genommen und sein vermeintliches Wohlleben in Frage gestellt wird. Und dann erst muss sich die Seele bewähren, dass sie aus der körperlichen Not herausfindet und ihrerseits nun alles tut, um dem Herrn wohlgefällig zu leben und nach geistigem Gut zu trachten. Auf Erden bedeutet wohl Geld und Gut Macht, nicht aber in der Ewigkeit. Dort wird alles hinfällig sein. Es werden in aller Niedrigkeit die Seelen derer leben, die auf Erden Macht und Reichtum als ihren Gott ansahen. Dagegen über vieles gesetzt sein, die den Gütern der Welt abhold waren und ihre Nichtigkeit erkannten. Amen.